Erster, das Himmelreich wird sein wie 10 junge Frauen. Sie nahmen ihre Lampen und gingen hinaus. Sie wollten den Bräutigam treffen. Zweiter, 5 von ihnen waren dumm. 5 andere waren klug. Dritter, die dummen Frauen nahmen ihre Lampen. Aber sie nahmen kein Öl mit. Vierter, die klugen Frauen nahmen Öl mit. Sie hatten es in Gefäßen bei ihren Lampen. Fünfter, der Bräutigam kam nicht sofort. Dann wurden alle Frauen müde und schliefen ein. Sechste, mitten in der Nacht hörte man einen Ruf, der Bräutigam kommt. Geht hinaus, um ihn zu treffen, 7. Dann wachten alle Frauen auf. Sie machten ihre Lampen bereit. Achter, die dummen Frauen sagten zu den Klugen, gebt uns etwas von eurem Öl. Unsere Lampen gehen aus, 9. Die klugen Frauen antworteten, es reicht nicht für uns und für euch. Geht lieber zu den Verkäufern und kauft euch Öl, 10. Die dummen Frauen gingen, um Öl zu kaufen. Dann kam der Bräutigam. Die Frauen, die bereit waren, gingen mit ihm zur Hochzeitsfeier hinein. Danach wurde die Tür geschlossen. 11. Später kamen auch die anderen Frauen. Sie sagten, Herr, Herr, mach uns die Tür auf, 12. Er antwortete, ich sage euch wirklich, ich kenne euch nicht, 13. Seid also wachsam. Ihr wisst nicht, wann der Tag oder die Stunde kommt. 14. Es ist wie mit einem Mann. Er wollte verreisen. Er rief seine Diener. Er gab ihnen seinen Besitz. 15. Er gab einem Diener 5 Talente Geld. Einem anderen gab er 2 Talente. Dem dritten gab er 1 Talent. Er gab jedem, wie gut er arbeiten konnte. Dann reiste er ab. 16. Der Diener mit den 5 Talenten ging sofort. Er arbeitete damit. Er gewann 5 weitere Talente. 17. Der Diener mit den 2 Talenten machte es auch so. Er gewann 2 weitere Talente. 18. Aber der Diener mit dem einen Talent ging weg. Er grub ein Loch in die Erde. Er versteckte das Geld seines Herrn dort. 19. Nach langer Zeit kam der Herr zurück. Er prüfte, was die Diener mit seinem Geld gemacht hatten. 20. Der Diener mit den 5 Talenten kam. Er brachte 5 weitere Talente. Er sagte, Herr, du hast mir 5 Talente gegeben. Ich habe 5 weitere Talente gewonnen, 21. Sein Herr sagte zu ihm, gut gemacht, du guter und treuer Diener. Du warst bei wenigem treu. Ich werde dir mehr Verantwortung geben. Komm und teile die Freude deines Herrn, 22. Der Diener mit den 2 Talenten kam auch. Er sagte, Herr, du hast mir 2 Talente gegeben. Ich habe 2 weitere Talente gewonnen, 23. Sein Herr sagte zu ihm, gut gemacht, du guter und treuer Diener. Du warst bei wenigem treu. Ich werde dir mehr Verantwortung geben. Komm und teile die Freude deines Herrn, 24. Dann kam der Diener mit dem einen Talent. Er sagte, Herr, ich wusste, du bist ein strenger Mann. Du nimmst, wo du nichts gepflanzt hast. Du holst, wo du nichts hingestreut hast, 25. Darum hatte ich Angst. Ich ging und versteckte dein Talent in der Erde. Hier ist dein Geld zurück. 26. Sein Herr antwortete ihm, du bist ein böser und fauler Diener. Du wusstest, dass ich nehme, wo ich nichts gepflanzt habe? Und dass ich hole, wo ich nichts hingestreut habe, 27. Dann hättest du mein Geld zu den Bankern bringen müssen. Wenn ich gekommen wäre, hätte ich mein Geld mit Zinsen zurückbekommen. 28. Darum nehmt ihm das Talent weg. Gebt es dem Diener, der 10 Talente hat. 29. Wer viel hat, dem wird mehr gegeben. Er wird noch mehr bekommen. Wer aber wenig hat, dem wird auch das Wenige weggenommen. 30. Werft den nutzlosen Diener hinaus in die dunkle Nacht. Dort wird er weinen und mit den Zähnen knirschen. 31. Der Menschensohn wird kommen. Er wird in seiner großen Macht kommen. Alle Engel werden mit ihm sein. Dann wird er auf seinen Thron der Macht sitzen. 32. Alle Völker werden vor ihm versammelt sein. Er wird sie trennen. Er wird sie trennen, wie ein Hirte Schafe von Ziegen trennt. 33. Er wird die Schafe auf seine rechte Seite stellen. Die Ziegen wird er auf seine linke Seite stellen. 34. Dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen, kommt her, ihr, die mein Vater gesegnet hat. Nehmt das Reich als Erbe an. Es ist seit Beginn der Welt für euch bereit, 35. Ich hatte Hunger, und ihr gabt mir zu essen. Ich hatte Durst, und ihr gabt mir zu trinken. Ich war ein Fremder, und ihr habt mich eingeladen. 36. Ich war nackt, und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank, und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis, und ihr seid zu mir gekommen. 37. Dann werden die guten Menschen ihm antworten, Herr, wann haben wir dich hungern sehen und dir zu essen gegeben? Oder Durst haben sehen und dir zu trinken gegeben, 38. Wann haben wir dich als Fremden gesehen und eingeladen? Oder nackt gesehen und dir Kleidung gegeben, 39. Wann haben wir dich krank gesehen? Oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen, 40. Der König wird ihnen antworten, ich sage euch wirklich, was ihr für einen meiner kleinsten Brüder getan habt, das habt ihr für mich getan, 41. Dann wird er auch zu denen auf der linken Seite sagen, geht weg von mir, ihr, die verflucht sind. Geht in das Feuer, das ewig brennt. Es ist für den Teufel und seine Engel bereit, 42. Ich hatte Hunger, und ihr gabt mir nichts zu essen. Ich hatte Durst, und ihr gabt mir nichts zu trinken. 43. Ich war ein Fremder, und ihr habt mich nicht eingeladen. Ich war nackt, und ihr habt mir keine Kleidung gegeben. Ich war krank und im Gefängnis, und ihr habt mich nicht besucht. 44. Dann werden auch sie antworten, Herr, wann haben wir dich hungern oder dursten sehen? Oder als Fremden, nackt, krank oder im Gefängnis? Und wir haben dir nicht geholfen, 45. Dann wird er ihnen antworten, ich sage euch wirklich, was ihr für einen dieser kleinsten Menschen nicht getan habt, das habt ihr auch für mich nicht getan, 46. Diese Menschen werden zu ewiger Strafe gehen. Aber die guten Menschen werden zu ewigem Leben gehen.